Als vor mittlerweile 10 Jahren, im August 2005, der Wirbelsturm Katrina in New Orleans wütete, erreichten uns Bilder einer Zerstörung fast biblischen Ausmaßes. Heute zeigen sich die Risse in der multikulturellen Metropole erst auf den zweiten Blick. WBOK, 1230 AM, The People's Station. Good morning, everybody. The last part of the morning on this glorious Monday at the WBOK studios. It's your Uptown Renaissance man, Mr. Chuck Perkins, coming at you live. Oh, yeah. I mean, we had like a pretty sad weekend. Got a lot to talk about. Want to talk about what's happening in South Carolina and this ruthless killer and the 9 people who lost their lives to this foolishness. And also want to talk about like the unfortunate incident here in New Orleans with the police officer being murdered. Man, just a lot of bad news. So, wem hören wir hier zu? Das ist Chuck Perkins und wir hören seine Radioshow auf WBOK, einer lokalen Radiostation in New Orleans, das populärste schwarze Talkradio der Stadt. A friend who was a fellow poet and this brother, he lost his brother in Chicago. Chuck Perkins, der Spoken Word Poet und Politaktivist. Kaum jemand verkörpert den Melting Pot New Orleans besser als er. Und wir hier hören Jonathan Fischer, Musikjournalist und gerade zurück aus der Stadt der Mardi Gras Feiern und der Brass Bands. Und der Stadt, die nach dem Wirbelsturm Katrina immer noch um Normalität kämpft. We got Old Yeller on line 3, our first caller of the day, a first time caller. How you doing, Old Yeller? How you doing, Chuck? I listen to you every day, but my first time calling, I like to listen to what you have to say, which is really real. Thank you, my brother. I really do appreciate it. Especially older black folks who are caught up. Well, my mom listens to this show, so I'm going to watch when I say it. They're always forgiving. God is, you know, loving. Während Amerika über tödlichen Rassismus in Ferguson, New York und South Carolina diskutiert, bringt Chuck Perkins im örtlichen Talkradio die Frage der Vergebung auf. Soll man rassistischen Attentätern und gewalttätigen Polizisten im Sinne des Christentums vergeben? Nein, sagt Chucks Anrufer. Afroamerikaner seien generell zu schnell versöhnungsbereit und verhinderten dadurch eine gründliche Aufarbeitung des Rassismus. First of all, you know, it told me a lot about the young man. In New Orleans ist das ein heißes Eisen. Vor der örtlichen Polizeistation gibt es an diesem Tag Demonstrationen, die die Verurteilung eines weißen Polizisten fordern, der vor 10 Jahren einen unbewaffneten schwarzen Passanten von einem Dach aus erschossen hatte. Was aber erinnert außer diesen Demonstrationen in der Stadt noch an den August 2005? Damals, als New Orleans von einer giftigen Brühe überschwemmt wurde und über 1300 Menschen starben. Damals, als kurz nach Wirbelsturm Katrina darüber diskutiert wurde, ob man diese Stadt überhaupt wieder aufbauen sollte. Feuer unter Melting Pot. New Orleans, 10 Jahre nach Katrina. Ein Feature von Jonathan Fischer. Lassen wir Chuck Perkins, den Spoken Word Poeten, zu Wort kommen. She's the queen city of the South, but she ain't no Southern belle. She's a bourbon drinking broad, made hard by her battles and wars, diseases and other floods. Und Sie haben Chuck Perkins in New Orleans getroffen. Nicht zum ersten Mal. Ein zupackender, freundlicher Typ mit der Figur eines Schwergewichtsboxers. You can find life in them sockets that sparkle like the Big Dipper. But when the levees broke, our hope got soaked and so did the twinkle in her eyes. And it was wondered if this might lead to our demise. Er sagt, Nachrichtensprecher berichten 24 Stunden am Tag über uns. Sie nennen uns Flüchtlinge, bevor ein US-Kongressabgeordneter vorschlägt, dass das alte Mädchen einfach abgerissen werden soll. Suggested that the old girl be bulldozed, forcing us to collectively fish our birth certificates from the toxic soup to find that space, that talk about place of origin, to see if we really did live in a city that really wasn't a state, that really wasn't the United States of America, looking for confirmation of citizenship. Sie zwingen uns, kollektiv unsere Geburtsurkunden aus der giftigen Suppe zu fischen, um diese Angabe über den Geburtsort zu finden, um zu prüfen, ob wir wirklich in einer Stadt lebten, die wirklich in einem Staat existierte, der wirklich Teil der Vereinigten Staaten ist. So fanden wir unsere Spiegelbilder im Matsch und flüsterten ihnen zu: Sagt uns bitte, ob wir noch am Leben sind. Wenn er nicht auf der Bühne steht, dann arbeitet er in seinem Club, dem Café Istanbul. Abends finden hier Konzerte, politische Diskussionen und Filmvorführungen statt. Doch mittags ist es noch dunkel und leer. Yeah, my name is Chuck Perkins. I'm the P-Town Prince, 17th Ward Troubadour, Uptown Renaissance Man. I'm the co-owner of the world-famous Café Istanbul. And we do just about any and everything down there. Right. In terms of performance. I heard a guy on National Public Radio once say something that if you live in a city and there's some major catastrophe, then you better hope that that place is an interesting place. Chuck Perkins erzählt, er hätte mal einen Radiomoderator sagen hören: Wenn eine Katastrophe deine Stadt heimsucht, kannst du nur hoffen, dass sie ein interessanter Ort ist. Zum Glück sei New Orleans mit seinen 300 Jahren für amerikanische Verhältnisse eine alte Stadt, die sich aus vielen Kulturen zusammensetzt. And so when you come here, you might not, there's no little Haiti, a little Africa, a little Cuba, a little France, a little Spain, a little nothing, you know, but all of those influences, it's in there, you know, and you can see traces of it in the architecture. Du kannst Spuren in der Architektur und in der Küche entdecken. Dieser Teil von Amerika hier glänzt auf ganz besondere Weise. American cultural fabric that's a little different, you know, got a different little shine to it. Now, you know, we can't like romanticize that part of the past and think that, you know, all of these different groups came together in a very polite and nice way. I mean, sometimes it was wringing of hands and gnashing of teeth and firing of bullets and all kinds of. Man könne die Vergangenheit nicht romantisieren. Zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen gab es oft Handgemenge und Schießereien und alle Formen von Gewalt. Am Ende aber vermischten sie sich doch. Und nun passiert mit den Freiwilligen, die nach Katrina kamen, dasselbe. Because, you know, they were volunteers who came to this city from all across the country, you know, all across, some from other parts of the world. Perkins Songs zeigen die Risse und Brüche hinter der Partyfassade. Das schwarze Herz der Mississippi-Metropole, seinen Swing, seinen Schmerz, seine Selbstbehauptung und seine Erneuerungskraft. Welcome to this dead-end shanty, built at the end of every dead-end act. Everybody swears in this town, and everybody sings the blues. Men and women curse boys and girls, their boys and girls, the boys and girls who built this place, this dead-end shanty, built on the burnt ash of tragedy, where young hormones build for their tomorrow. Jeder flucht in dieser Stadt und jeder singt den Blues. Männer und Frauen verfluchen ihre Söhne und Töchter, die Söhne und Töchter, die vor ihnen kamen, die Söhne und Töchter, die diesen Ort errichteten, diese Sackgassensiedlung, auf der Asche einer Tragödie, wo hormongetriebene Männer ihre Zukunft aufbauen, ohne auch nur eine Sekunde über das Heute hinauszudenken. Auf dem Weg zum Café Istanbul, ein paar Meilen östlich des French Quarters, konnte ich die Armut, den Fluch, der auf dieser Stadt lastet, kaum noch erkennen. Überall farbenfroh renovierte Häuser, Cafés, Yogaschulen und Theater, wo vorher nur blätternde Baracken waren. Auch das einstige Drogendealer- und Scherbenviertel Bywater blüht auf. Chuck Perkins Musikclub beispielsweise ist Teil eines dreistöckigen, rosa gestrichenen Healing Centers. Den Namen hat ihm die Vermieterin, eine Voodoo-Priesterin, gegeben. Neben ihrem Kräuterladen finden sich auch ein Biomarkt, ein Fitnesscenter und Büros einiger Bürgerinitiativen. Viele der neuen Anwohner wollten nach Katrina nur ein paar Monate helfen. Und kamen von New Orleans nicht mehr los. Sie sind die Neuen im Melting Pot, im ständigen Remix dieser Stadt. And for some reason, New Orleans had always been sort of like a stepchild, like kind of like out there on its own. People knew about Bourbon Street. They had this image of just being kind of wild and, you know, even maybe a bit raunchy and lowbrow. New Orleans galt immer als Stiefkind, wild, anrüchig und ein wenig ordinär, erklärt Chuck Perkins. Besucher, die zu einer Konferenz hierher kamen, kauften sich einen Drink, schlenderten durch die Bourbon Street und glaubten, New Orleans zu verstehen. Their perception of the place prior to Katrina was really quite narrow, but then, you know, a lot of people had to come here to if they wanted to help out, you know, which really is a wonderful thing, and they had to live here. Aber dann kamen viele Helfer von auswärts hierher und sie lernten den Ort gründlicher kennen. Als kulturell reichen Ort, der mehr bedeutet als beknackte Drinks und leichte Mädchen, die ihre Brüste zeigen, viel mehr. You know, drinking some dumbass drink on Bourbon Street, go and watch some lady raise her shirt and show her breast. You know, it's a lot more than that. Hier stehe ich auf einem Grünstreifen, der das Touristenviertel French Quarter von der armen schwarzen Nachbarschaft Tremy trennt. Ein historischer Grund. Vor 150 Jahren trommelten hier noch die Sklaven zu afrikanischen Rhythmen. Danach zogen Prostituierte und Jazzmusiker durch den Rotlichtbezirk Storyville. Heute bevölkern picknickende Familien den Louis Armstrong Park. Jetzt sammeln sich gerade Teilnehmer einer Parade, der dritten an diesem Tag. Viele sind grell geschminkt und kostümiert. Die Parade der örtlichen Drag Queens. Sie hat hier lange Jahre Tradition. Am Rand der Parade teilte eine resolute schwarze Frau Flyer aus. Auf ihrem T-Shirt stand: Gleiche Rechte für afroamerikanische Frauen als Geschäftsleute. I decided to pursue my American dream through business ownership. Das ist Major Tracy. Sie erzählt mir, dass sie seit 2 Jahren versucht, sich eine neue Existenz aufzubauen. Mit einer eigenen Bar im French Quarter. Doch ihr Rouge-Haus musste nach wenigen Monaten wieder schließen. Geschäftsnachbarn hatten die staatlichen Behörden alarmiert. Und die Ausgabe einer Alkohollizenz an die Afroamerikanerin verhindert. Angeblich fürchteten sie Ruhestörungen. Mitten im turbulenten Touristenzirkus des French Quarter. Tracy sieht es als Zeichen eines anhaltenden Rassismus. And so, for a neighborhood that was originally built by my ancestors. Und so wird es in dieser Nachbarschaft, die einst von meinen Vorfahren aufgebaut wurde, in diesem Touristenort, der einen jährlichen Umsatz von $6 Milliarden anstrebt, so gut wie keine afroamerikanischen Geschäftsleute geben. And tell them not to grant me a permit. That's outrageous. Heute bin ich die einzige schwarze Geschäftsfrau im gesamten French Quarter. In unserer Stadt leben 62% Afroamerikaner, aber nur 2% der Unternehmen in der Stadt gehören Afroamerikanern. Im French Quarter sind es sogar weniger als 1%. In the French Quarter there is less than 1%. I represent one of only 4 black-owned businesses in the quarter. Und dann findet die resolute Geschäftsfrau noch sehr deutliche Worte. And I can tell you, based on my personal experiences, it is very divided. It is very divided, particularly economically. Diese Stadt ist geteilt, besonders in wirtschaftlicher Hinsicht und in Bezug auf die Schulen, die den armen schwarzen Kindern zur Verfügung stehen. Die Situation ist sehr angespannt, wie die Ruhe vor einer Explosion. Ich habe das Gefühl, dass alles auf eine Konfrontation zwischen der schwarzen und der weißen Community hinausläuft. an explosion. That's the sense that I get in this area. And I do feel confrontation within the city coming to a head between the blacks and the white community. Chuck Perkins chauffierte mich in die Nachbarschaft jenseits des Industriekanals im Osten von New Orleans. Sie war von der Überflutung nach Katrina am meisten beschädigt worden. Auch heute, 10 Jahre später, ähneln weite Teile des Lower Ninth Ward einer Brachlandschaft. Die Straßen, eine Abfolge von Schlaglöchern, viele der Gebäude verfallen, die Kanalisation immer noch nicht instand gesetzt. Oft erinnern nur noch ein paar Betonfundamente im Gras an die früheren Bewohner. We are the People's Station. It's journalism with the flag. We talk about justice, real justice. It's energy on air. WBLK Sports will give you stories that you just won't find from any other station in the market. Whatever time you turn on your radio, we'll be there. Visit us online at WBLK1230AM.com. Beim Schwarzen Talk Radio WBOK haben sie noch einen Mann mit spannender Biografie getroffen. Oliver Thomas. 13 Jahre lang saß Thomas im Stadtrat von New Orleans, machte dann als Lokalpolitiker mit einem Bestechungsskandal Schlagzeilen, musste 3 Jahre ins Gefängnis und hat danach eine zweite Karriere als Schauspieler, Autor und Talkshow-Host begonnen. In New Orleans kennt jeder den Radiomoderator. Hierzulande kennen ihn einige, weil er in der HBO-Serie über Post-Katrina New Orleans namens Trey Me mitspielte, quasi sich selbst spielte. Thomas ist selbst im Lower Ninth Ward geboren und aufgewachsen und sieht sich als Anwalt der Armen und Entrechteten. New Orleans has the greatest collection of survivors in the history of the world. New Orleans hat die größte Ansammlung Überlebender in der Weltgeschichte. We survived hurricane neglect, hurricane poverty, hurricane poor education. Wir haben den Hurricane Vernachlässigung, den Hurricane Armut, den Hurricane Bildungsmangel überlebt. Katrina just showed the rest of the world how we lived. You know, people found out. Well, why didn't they leave? Well, 120,000 people caught the bus. Katrina hat lediglich dem Rest der Welt gezeigt, wie wir lebten. 120.000 Menschen hatten nicht einmal ein Auto, um von hier wegzukommen. They didn't have a car to leave. You know, why did so many people die? You know, they protected the only thing they had. Und viele sind gestorben, weil sie ihren einzigen Besitz schützen wollten. Ihr Haus. Their home, where they live. Deutliche Worte. Und eine imposante Erscheinung. Ein großgewachsener Typ in Anzughose und Cowboystiefeln. So steht er zu Beginn unseres Gesprächs in der Tür seines Hauses im Ninth Ward. If you look at New Orleans today, post billions of dollars, the disparity gap in poverty between whites and blacks is wider and worse. Nach Milliarden Dollar Hilfsgeldern ist der Graben zwischen Weißen und Schwarzen tiefer denn je. 52% der schwarzen Männer sind arbeitslos. 52% of black men are unemployed in this region. It's an alarming statistic. We have some of the highest poverty statistics among young people and single women in this region. So it's been like the great writer August Wilson said with his play Two Trains Running. Hier fahren 2 Züge auf 2 Gleisen. There's 2 trains on 2 different tracks. There's a New Orleans so wonderful that the tourists enjoy, that we sell around the world, where they come and sing and dance, and we get where conventions are booked through 2020. Da ist das wunderbare Touristen-New Orleans, wo Besucher aus aller Welt hinreisen, um uns singen und tanzen zu sehen, wo sich neue Firmen ansiedeln und das Kongresszentrum bis ins Jahr 2020 ausgebucht ist. And companies are coming and people are getting jobs, and that train is on 1 track. And there's a train on another track. Und auf dem anderen Gleis fährt ein anderer Zug. That 10 years after Katrina, people have not found their home or a place in their home, even if they're here. Hier haben die Menschen auch 10 Jahre nach Katrina noch kein Zuhause gefunden. Natürlich ist Oliver Thomas auch Politiker geblieben. Some people thought that there was a conspiracy with FEMA and the Republican Party about controlling the population. Manche glauben an eine Verschwörung der staatlichen Katastrophenhilfe FEMA und der Republikaner. Denn mit der Verstreuung der Bevölkerung von New Orleans können die Republikaner leichter Staatsämter gewinnen. Wir hatten genug zuverlässige Wähler, um ein paar Ämter für die Demokraten zu gewinnen. Das ist nun ziemlich schwierig geworden. Seit Katrina fehlen hier immer noch 100.000 Bewohner. Das ist ein großer Wählerblock. It's been very difficult since Katrina because of over 100.000 people are still gone. So that's a large voting block. Ich zitiere noch einmal Chuck Perkins aus seinem Stück We Don't Fear the Water. Made by the indigenous Americans and other members of the world diaspora. Die eingeborenen Amerikaner und die anderen Mitglieder der Diaspora, die es an die Flussmündung verschlagen hatte, um ihren Träumen nachzujagen. Blown to the mouth of the river, some clinging to dreams, others tied to nightmares. Oder ihren Albträumen zu entkommen. Sie haben ihr Gepäck mitgebracht, voller Erinnerungen an ihre Traditionen. They all bought their luggage stuffed with the memories of their heritage. They bought their demons and their deities, their spice and their spite. Sie haben ihre Dämonen und Götter mitgebracht, ihre Gewürze und ihre Songs, ihre Ängste und ihren Kampf. They bought their dance and their song, their fears and their fight, but never bland, we don't fear the water, we must coexist with it. Nein, wir fürchten das Wasser nicht. Wir müssen mit ihm leben. Kuche Male! Lassen Sie uns einmal eine weiße Stimme zu den Entwicklungen in New Orleans hören. Es war sicher nicht leicht, einen Gesprächstermin bei Press Kabakov zu bekommen. Nach zwei Absagen klappt es doch noch. Ein vielbeschäftigter Städteplaner, den trifft man natürlich im Restaurant im Central Business District. Bei frisch gebrühtem Kaffee und Bluesmusik. Gleich nebenan residiert Kabakovs Firma Historic Restoration Incorporated. Bei Kabakov, weißhaarig, sorgfältig gestutzter Bart, warmes Lächeln, musste ich dauernd an einen Therapeuten denken. Und irgendwie versteht sich der 56-Jährige ja auch als Seelenklempner einer gespaltenen Stadt. New Orleans was going the wrong direction before Katrina. It was moving toward an overwhelmingly poor city. New Orleans bewegte sich vor Katrina in die falsche Richtung. Die Stadt drohte von der Armut überwältigt zu werden. Katrina erlaubte eine Kehrtwende. Es brachte ein Vermögen in diese Stadt, mehr als 100 Milliarden Dollar. Das ist sehr viel Geld für eine Stadt wie New Orleans. Jetzt wird ein Viertel nach dem anderen wieder aufgebaut. Unserer Stadt könnte nichts Besseres passieren. Große Institutionen, die hätten wir ohne Katrina nicht reformieren können. Ohne diesen Einschnitt von der Wucht eines Krieges oder einer biblischen Katastrophe. And that's a very good thing for our city. Major institutions that you could not have changed absent a total disruption, which Katrina was. It was like a war. I mean, it was just a biblical event. Jetzt haben wir ein System staatlich anerkannter, aber von privaten Trägern organisierter Schulen, das als eines der besten Schulsysteme des Landes gilt. Es hat vieles verbessert und wird der Stadt auf lange Zeit nützen. By many the most improved school system in the country, which is long term as important as anything that's happened in this city. Press Kabakovs Firma agiert ja als verlängerter Arm der Regierung. Stadt und Staat stellen die Mittel zur Verfügung, der Stadtplaner macht Vorschläge und betreibt Lobbyarbeit. Sein Lieblingsprojekt ist die Revitalisierung der Inner City, also all der historischen Nachbarschaften rund um das French Quarter. Sie galten bis Katrina als soziale Brennpunkte. Touristen wurde davon abgeraten, sie zu besuchen. Raubüberfälle und Schießereien zwischen Drogendealern gehörten hier zur Tagesordnung. We were concerned that in rebuilding we may build housing where you isolate poor from middle income and rich. Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass wir beim Wiederaufbau der Stadt nicht die Armen von der Mittelklasse und den Reichen isolieren. Kritiker halten Kabakov vor, sich die Filetstücke der Stadt herausgepickt zu haben. Wir glauben, dass diese Nähe den Menschen hilft, einen Job zu finden. Attraktiv gelegene Viertel rund um das French Quarter würden auf Kosten der randständigen Nachbarschaften aufgewertet. Zusätzlich wird sich eine Arbeitslosenagentur um alle Aspekte der Armut wie auch der Arbeitssuche kümmern. Zudem haben sich in Bywater seit Katrina die Mieten verdoppelt. Gesunde Nachbarschaft zieht Touristen an, schafft neue Gewerbe und Jobs. And on the tourist side, having viable neighborhoods that tourists can visit, expanding our show creates the size of that industry and jobs. Der neue Melting Pot funktioniert vor allem für die Reichen. Is there discrimination against poor? Absolutely. That's a reality. Werden die Armen diskriminiert? Natürlich. Das ist eine weltweite Realität. Wir hatten die Sklaverei mit schwerster Diskriminierung. Beeinflusst das unser Denken? Ich würde sagen, ja. In diesem Punkt wäre die Regierung gefragt. In unserer Stadt sind die Armen zum Großteil Afroamerikaner. Wenn jetzt einige meinen, dass unsere Stadt ohne so viele Arme besser dastünde, haben sie wahrscheinlich recht. Arme brauchen einfach eine Menge sozialer Dienstleistungen. Nach Katrina sind viele der Bewohner nicht zurückgekehrt, weil sie keinen Besitz hier hatten. Oder weil ihnen das Geld fehlte. Oder sie woanders ein besseres Leben vorfanden. Deshalb haben wir heute weniger Arme in der Stadt. Und manche begrüßen es, dass wir nicht mehr so viele von ihnen unterstützen müssen. So to some extent the amount of people in the poorer group was reduced. And some people would have said, well, that's a good thing, because we don't have to support as many and we were going the wrong direction as a city. Ich habe Press Kabakov gefragt, ob die schwarze und arme Bevölkerung seiner Meinung nach systematisch vertrieben wurde. Und in seiner Antwort verwendet er den Ausdruck Jim Crow, also Jim, die Krähe, der in den USA für die Geschichte der Rassendiskriminierung steht. Well, when you were a former slave and mistreated by Jim Crow in the 1927, they blew up the levee. Wenn man an die Sklaverei und Jim Crow denkt oder an die Tatsache, dass man 1927 den Damm hier gesprengt hat und das Lower Ninth Ward geflutet und zerstört hat, um reiche weiße Nachbarschaften zu retten, dann sind die Verschwörungstheorien nicht ganz so absurd. Aber ich glaube nicht, dass hier nach Katrina ein ähnliches Muster ablief. Ich habe gehört, dass eine Gruppe von Geschäftsleuten ein Treffen hatte und verlauten ließ, großartig, die Armen kommen nicht zurück. Aber unser Bürgermeister stand dann auf und sagte, wir sind eine Schokoladenstadt. Und meinte damit, schwarze Menschen sind hier willkommen. Poor not coming back. The mayor then got up and said, this is a chocolate city. The implication was, blacks are welcome back. Sie hören das Radio-Feature Feuer unterm Melting Pot. Mit mir im Studio ist der Autor Jonathan Fischer und mittlerweile sind wir in Tremé angekommen, einem Unterbezirk der Mid-City District Area. Eines der ältesten Viertel der Stadt und schon früh Hauptwohngegend für freie, farbige Menschen. Is that everybody? Let's pray. Let's make one circle, one circle. Let us pray. On April 4th, Lord. Martin Luther King Jr. was assassinated in this country. Yes. Die Unity Baptist Church. Jeden Montag versammelt Reverend Dwight Webster hier die Aktivisten der Stadt. Justice and Beyond heißt der lose Zusammenschluss von Sozialarbeitern, Gewerkschaftlern, Kirchenmitgliedern und Bürgerrechtlern. And trying to forge solidarity among poor people regardless of their color. And their ethnicity. Auch als ich da war, war der Vorraum der Kirche überfüllt. Gut 100 Bürger, die meisten davon schwarz und weiblich. An einem Stehtisch gab es, wie in New Orleans üblich, rote Bohnen, Reis und Maiskuchen. Like an ever-flowing stream. We stand today on justice. We stand on righteousness. Wir hören Reverend Dwight Webster und drei Stadträte, die er zum Treffen geladen hatte. Sie sollten Auskunft geben, welche Freizeitangebote die Stadt für die Jugendlichen in den armen schwarzen Vierteln bereitstellt. Die Stimmung ist aufgeheizt und Reverend Webster geht die Politiker hart an. Sie kämen unvorbereitet. Sie nehmen die Sorgen der Bürger nicht ernst. I thought what you said to me was to answer people, and then I discovered that I didn't even get to answer all the questions. I did take some notes. If FEMA didn't put the money up, we didn't spend it. Also, incidentally, the city Einige Eltern hatten geklagt, dass es ihren Kindern an Spielplätzen fehle und an Trainingsmöglichkeiten für den Box- und Football-Nachwuchs. Und das, obwohl die Stadt nach Katrina zig Millionen für den Wiederaufbau der Infrastruktur erhalten hat. Es geht also wie so oft um die ungerechte und undurchsichtige Vergabe von FEMA-Geld. Die Federal Emergency Management Agency ist die skandalträchtige nationale Koordinationsstelle der Vereinigten Staaten für Katastrophenhilfe. Many of the problems that you've raised tonight, I've been sitting on the other side raising the same problem and would gladly join in trying to improve those things. Gelder flossen nach dem Wirbelsturm verspätet und zögerlich. Korruption schien an der Tagesordnung. Well, you can put me out if you want to, but don't play with me unless you help me. Okay, my name is Ayanna Molina, and I'm also known as Fire Like Ayanna, which is my artist name. Ich habe mich bei dem Treffen mit Ayanna Molina und Brother Shaq unterhalten. Jeden Montag kommen sie hierher. Ayanna stellt sich hier selbst als Rapperin, geborene New Orleanian, Mutter von 5 Kindern und Aktivistin vor. In genau dieser Reihenfolge. Both from New Orleans. I'm a mother. I have 5 beautiful children. I'm an activist. We had a lot of children in crisis. Crisis meaning. Auf dem T-Shirt der jungen quirligen Frau mit Afro-Frisur und großen Ohrringen prangte dabei in großen Buchstaben der Name ihrer Organisation, True Love Movement. Zusammen mit Brother Shaq kümmert sie sich um Post-Katrina traumatisierte Kinder und ihre Familien. And so we do this work, utilizing the creative aspect, utilizing the hip-hop and poetry, but mainly support. And I know we have the answer. I know we have the answer because part of it is. Unsere Arbeit besteht darin, die Menschen ihren Wert verstehen zu lassen, sie verstehen zu lassen, dass sie die Kraft haben, sich selbst aus der Armut zu befreien. Dazu liefern wir ihnen die wunderbare majestätische Geschichte ihres Volkes. Wir erzählen ihnen, dass sie nicht nur Sklaven waren, und vermitteln ihnen gleichzeitig ein paar konkrete Lebenshilfen. Wissen Sie, egal wie viele Katrinas noch über uns hinwegfegen, dieses Gefühl kann niemand auslöschen. Diese Erinnerung daran, wer wir eigentlich sind. You know, no matter how many Katrinas came and come and wash it away, it's like a feeling. It's a feeling of, you know, remembrance of who we are. Young soldiers, you don't have to be what they show you. You could be a doctor or a lawyer. Be whatever it is, instead of that murderer, young soldier. If you in East Beast or off Magnolia, you can live your dreams a better NOLA. You better get that chip off your shoulder, say it clear and say it loud. You could turn it all around. Ayanna rappt über Mut und Selbstvertrauen, bestätigt den jungen Leuten, dass sie Ärzte oder Anwälte werden könnten. Alles sei besser als ein Mörder. Brother Shaq, privat und beruflich Ayannas Partner, stand die ganze Zeit daneben und hörte ihr zu. Brille, Anzug, ernste Mimik. Der hochgewachsene Mann hatte etwas von einem stillen Krieger. Bis sie ihn gebeten hat, etwas zur Geschichte des afroamerikanischen Traumas in New Orleans zu erzählen. The New Orleans poverty is 29%. The state poverty level is about 18. In New Orleans leben 29% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Fast doppelt so viel wie im Rest Amerikas. Dazu muss man sich noch die Kriminalitätsstatistik anschauen. Wir haben die höchste Inhaftierungsrate der Welt. Deshalb leben die Menschen in New Orleans schon immer wie in unlösbaren Fesseln. Sie blieben arm. Sie konnten ja nicht mal einen Job an ihre Kinder weitergeben. Du kannst mit Sklavenarbeit nichts vererben. Da ist ein Graben zu den Weißen, die im Garden District leben, in Villen, die in unbezahlter Arbeit von schwarzen Sklaven gebaut wurden. Ja, wir stellen 2/3 der Bevölkerung, aber wir sind arm. Und deshalb liegt die Macht über die Stadt weiterhin bei der Minderheit weißer Männer, in deren Hand sie schon immer lag. Das erklärt eine Menge, was heute passiert. The control is still very much so with the smaller percentage of white and male people who've always had control of the city. This is very real, and it's very, very much so connected to what's happening right here, right now, in the city of New Orleans. And so there's an extreme amount of self-hate and angst that is built up, as well as like a warrior spirit. Die Menschen hier entwickeln Selbsthass, negative Gefühle und extreme Existenzängste. Und gleichzeitig haben sie diesen Kriegergeist. Ein Kriegergeist, der die Bewohner von New Orleans, vor allem die Schwarzen dieser Stadt, seit jeher auszeichnet. Doch das Zusammentreffen von Angst und Kampfgeist hält Ayanna auch für gefährlich. And so there's a mixture, it's like a mashup of both of those things. And so when you have a warrior spirit plus all of this. Das genaue Rezept für eine Katastrophe. All those things, it's a recipe for disaster and poverty and these things that are systemic. Bei der Erinnerung an die eigene stolze Vergangenheit darf natürlich eine ganz spezielle Tradition New Orleans nicht fehlen. Mittlerweile ein touristisches Highlight. Die der Mardi Gras Indians, der Big Chiefs. Diese geheimnisvolle Karnevalstradition der afroamerikanischen Communities, die an die Flucht aus der Tyrannei der Sklaverei erinnert. In prächtigen, perlenbestickten Kostümen am Faschingsdienstag und besonderen Feiertagen. Und hier hören wir sie chanten, die schwarzen Männer in grellem Federschmuck. Ich hatte tatsächlich Gelegenheit, bei einer Probe dabei zu sein, auf der Bühne des Café Istanbul, dank Chuck Perkins. Er habe an vielen Orten gelebt, sagt Chuck Perkins. Und es gäbe einfach einen Unterschied, ob man in anderen Städten arm ist oder in New Orleans arm ist. Ihre Mission hat aber nichts mit touristischem Klamauk zu tun. Die Mardi Gras Indians oder auch Black Indians gelten in den Ghettos als die härtesten der Harten. Also genießt niemand in New Orleans mehr Respekt als sie. You know, believe it or not, this city would not survive without the Mardi Gras Indians, especially Mardi Gras. You know, Mardi Gras, you can see all the parades that you want to see. If you haven't seen a Mardi Gras Indians on Mardi Gras Day, you haven't seen Mardi Gras, period. Hier spricht ein Big Chief. Wenn du die Mardi Gras Indians nicht gesehen hast, dann hast du keinen Karneval erlebt. Ende der Ansage. Big Chief Kentrell Watson. Eine respekteinflößende Erscheinung, breitschultrig, wortkarg, mit einem Händedruck wie ein Schraubstock. Im Brotberuf arbeitet Watson als Gefängniswärter. There were phone calls that we received from some of the city employees. You know, hey, you guys, you know, all you guys coming back. Angestellte der Stadtverwaltung riefen uns in den Jahren nach Katrina an. Kommt zurück, wir machen auch dies oder jenes für euch. Sie befürchteten, dass wir uns woanders niederlassen können. So, yeah, it was a worry up on the city itself. All the Mardi Gras Indians coming back, are they going to take up home somewhere else, you know, and not return back to the city? Historiker führen die Tradition der Mardi Gras Indians über 150 Jahre zurück. Auf entlaufene Sklaven, die bei den Indianern rund um New Orleans Zuflucht fanden und dort das Perlensticken lernten. Heute fungieren in den Arbeitervierteln der Stadt die verschiedenen Mardi Gras Indian Tribes als eine Art Geheimgesellschaften. Das heißt aber auch, sie übernehmen soziale Aufgaben, geben die Traditionen an Kinder und Jugendliche weiter. So organisieren die Mardi Gras Indians vieles selbst, was die Behörden im Viertel schuldig bleiben. Und sie verkörpern seit einer Zeit, als Afroamerikaner noch von den offiziellen Karnevalsumzügen ausgeschlossen waren, eine schwarze Gegenkultur. Vor Katrina verweigerte ihnen die Stadtverwaltung oft Genehmigungen für ihre Umzüge. Und die Polizei verhaftete immer wieder die tanzenden und feiernden Indians von der Straße weg. It's not too many people you can trust in the city, for why it's official, you know? You have to wonder, you know, if something happened to you, do I need to call the police or do I just need to... In dieser Stadt kannst du den meisten Offiziellen nicht trauen. Wenn dir etwas passiert, fragst du dich, soll ich die Polizei rufen oder das lieber alleine lösen? Macht es Sinn, die Stadt um eine Lizenz zu bitten? Das sind die Dinge, die den Melting Pot zerbrechen. Da gibt es ein großes Leck im Melting Pot. Ein riesiges Leck. Der Melting Pot glänzt also vor allem für die Touristen. It is worse. It, man, it is so bad, so it's ridiculous. It's ridiculous, you know. And I'm not afraid to say it, man. I tell my wife all the time, the best thing for this city is to be wiped off the map. Diese Stadt sollte besser von der Landkarte verschwinden. Bürgermeister, Stadträte, Bauunternehmer gehen wegen Korruption ins Gefängnis. Und dann auch noch Polizeioffiziere, die Drogen- und Prostitutionsringe unterhalten. Wie kann man sich wohlfühlen in dieser Stadt? Ich fürchte nicht die Kriminellen. Ich fürchte die Ordnungshüter. Selling drugs. You know, all this kind of stuff, man. So how can you be comfortable in a city? I'm not scared of the criminals. I'm more scared of law enforcement. Es sind Musiker wie Cantrell Watson, die das Image von New Orleans als kreatives Herz der amerikanischen Kultur aufrechterhalten. Umso schlimmer, dass viele von ihnen frustriert und müde vom Überlebenskampf aufgeben. They go other places, man, and get much love. Selbst die Brassbands verlassen New Orleans und gehen dorthin, wo sie mehr geliebt werden. Sie sitzen nicht untätig rum, sie arbeiten hart für ihr Geld, spielen ihre Instrumente. Aber die Leute in der Stadt wollen immer alles umsonst haben. Das ruiniert die guten Musiker, das vertreibt die Kultur. They want something for nothing. That's what runs the good musicians away. That's what runs the culture away, you know. We have gotten so much love. Das Verrückte ist, dass wir außerhalb von New Orleans begeistert gefeiert werden, während man uns hier vernachlässigt. Deshalb ziehe ich als Big Chief mit meinem Stamm rauf nach Georgia. We're going up to Georgia. Welcome. It's a deep blue blues. Eardrums can't take one more sorry ass note. So everybody swear, everybody sing the blues, and this ain't no powder blues, it's the nasty blues that hang around your neck like a string of rotting roosters. Everybody swear, and everybody sing the blues. Alle fluchen in dieser Stadt und alle haben den Blues. Und das ist kein geschminkter Blues, es ist ein hässlicher Blues, der um deinen Hals hängt, wie eine Kette verrottender Hähne. Alle fluchen in dieser Stadt und alle halten sich die Nasen zu. Haben alle den Blues? Die nächste Station, eine weitere Musikinstitution in New Orleans. Der Howlin' Wolf Club im Warehouse District. Ein alter Ziegelsteinbau, der sich zwischen Hotels, Casinos und dem Kongresszentrum wegduckt. Vorne lärmen Touristen an einem langen Bartresen. Im Hinterraum aber spielt jeden Sonntag die Hot Eight Brass Band. Eine typische New Orleans Brassband, die zu den traditionellen Brass-Sounds auch Hip-Hop, Jazz und Funk-Rhythmen einbaut. Gegründet von Bandleader Pete, einem korpulenten 2-Meter-Mann, den ich bei einer Zigarettenpause vor der Tür treffe, während die Band weiterspielt. Die Band hat einen Plattenvertrag mit einem hippen Label in London. Und Benny und seine Bläser reisen zu Festivals überall in Amerika und Europa. Aber natürlich spielen sie auch bei den traditionellen Second-Line-Paraden und während der berühmten Jazz-Funerals. Some of the funerals we play, we don't know the people, but we may know the relative or someone may know them. So we all kind of connected to them some way or another. I might not know him, but he might have went to school with him. Bei manchen Beerdigungen kennen wir die Toten nicht, aber die Verwandten oder Freunde. Jeder kennt irgendwie jeden. Was heute anders ist als früher, ich spiele für viele Junge, Junggestorbene, die keine Chance hatten zu leben. In den letzten 22 Jahren waren es mindestens 1000 Jazz-Funerals. I played, I would know over the years, I've been playing this music for about 22 years, I know I played these 1000 Jazz-Funerals, you know. Die Band erlangte auch traurige Berühmtheit durch den gewaltsamen Tod von Bandmitgliedern. erschossen unter ungeklärten Umständen. Einer von ihnen durch Polizeibeamte. In the band we lost 4 band members. Now dealing with the storm, we lost a lot of family members and you know throughout all of us. Wir haben allein 4 Bandmitglieder an die Gewalt verloren. Genauso ergeht es den anderen Bands in der Stadt. Unsere Musik hilft uns, damit umzugehen. Denn wir haben keine Eltern, die uns zu einem Psychiater oder Therapeuten schicken. So etwas gibt's hier nicht. Die Wahrheit hinter den schönen Bildern, die diese Stadt den Touristen beschert, ist bitter. Die heimischen Musiker bekommen in New Orleans kaum vernünftige Gagen. Immer noch ist der Spendentopf auf der Bühne ein gängiges Modell. Und heimische Festivals lassen die lokalen Stars oft für lau auftreten. You know, because we are open people and we welcome people, but wir sind offenherzige Menschen. Wir heißen alle willkommen. Aber die Menschen, die hierher kommen, haben verschiedene Motive. Einige wollen Aufnahmen machen, uns dokumentieren, Kapital daraus schlagen. Aber wir wollen einfach nur leben und mit Hilfe der Musik überleben. To capitalize and make money off of what we do, but we do it to live. You know, that's how we live, you know. Am Ende wirft die Erneuerung der Stadt vor allem Fragen auf. Wer profitiert denn nun wirklich von den Geschäften im berühmten historischen French Quarter? Und wie überleben diejenigen, die für $8 die Stunde in den Restaurants servieren und die Teller waschen? I be thinking about quitting all the time. Ich denke die ganze Zeit daran aufzuhören. Es ist kein Klischee, das einen in New Orleans auf Schritt und Tritt Musik begleitet. Hier war ich beispielsweise am Lafayette Square, ein kleiner Park zwischen den Hotels und Casinos des Business District. Einmal die Woche ist hier Konzertabend. Die besten Musiker der Stadt treten kostenlos auf. Da haben wir es wieder. Kostenlos. Und tausende Einheimische wie Touristen rücken mit Decken, Campingstühlen und Kühltaschen an. Es riecht nach Barbecue und Bier. Wir hören gerade Kermit Ruffins, einen der populärsten Entertainer von New Orleans. Rote Ballonmütze, Anzug, schelmisches Lächeln. Sein Vorbild Louis Armstrong. Er hat schon mit Wynton Marsalis oder Maceo Parker gespielt. Neben mir auf dem Rasen sitzt nochmal Oliver Thomas. Wir kennen ihn bereits vom Beginn unserer Sendung. Er ist ebenfalls Radiomoderator bei WBOK, so wie Chuck Perkins. Und hat neben Kermit Ruffins eine Hauptrolle in David Simons Tremé gespielt. Der Fernsehserie, die den Überlebensgeist von New Orleans feierte. Und eine Straßenkultur, die sich jeden Tag aufs Neue erfindet. Und Oliver Thomas sagt: The culture is coming back. But the conversations we have is that, especially since there are a lot of the architects of the culture are gone or they're coming and go, is it being watered down? Or do the people who appreciate it look at us as caricatures? Die Kultur kommt zurück. Aber viele der Menschen, die diese Kultur begründet haben, sind weg. Ist sie deswegen verwässert? Oder werden wir von den Fans wie Karikaturen betrachtet? Verstehen Sie, dass es unser Lebensstil ist? Wissen Sie, dass diese Kultur keine beliebig herstellbare Rezeptur ist, sondern zum Fundament dieses Ortes gehört? Wir sind uns der Gefahr bewusst, dass wir mit dem demografischen Umbruch unserer Stadt zu einer Minstrel-Show oder zu einer Sideshow werden, wo andere Leute die Regeln für unsere Musik machen, ohne ihre Bedeutung zu verstehen. Oliver Thomas verwendet das Wort Minstrel-Show. Minstrel. Das waren als Schwarze, geschminkte Varieté-Sänger, also weiße Unterhaltungsmusiker, die sich an Blackface aufmalten, um das vermeintliche Leben der Afroamerikaner zu karikieren. Ziemlich rassistisch das Ganze. Aber Minstrel-Musik beeinflusste auch den US-amerikanischen Pop. As an artist and an actor and a writer myself, I've struggled with that question, you know, Wir tanzen und singen. Viele Menschen sehen das als Unterhaltung an. Dabei ist es Ausdruck eines Schmerzes. You know, the celebration of the Second Lion Dance and the music and here is about struggle. It's about poverty. You know, it's about hurt. So it's entertaining, yes, there are people who benefit from it. Vielleicht schlagen manche Profit daraus, aber wie beim Blues geht es darum, gesehen und gehört zu werden. Wanting to be seen and noticed and heard. And those songs, those New Orleans songs, it's a very serious song. You know, about hey world, hey racism, hey sexism, hey classism. You know, I exist. Diese New Orleans Songs sagen, hey Rassismus, hey Sexismus, hey Armut, ich existiere trotzdem. But the question is, when do we get past surviving? When do we get to a point where we live because of? And living is easier than surviving. Die Frage ist, wann hören wir auf, nur zu überleben? Wann fangen wir endlich an zu leben? And for New Orleans, much of the indigenous population, the African American population, we have not ever experienced living. We've become proficient at surviving. In New Orleans hat der Großteil der afroamerikanischen Bevölkerung nie erfahren, wie es ist zu leben. Alles, was wir kennen, ist Überleben. See what's stretched out on a long white table. An diesem Tag wirkte vor Kermit Ruffins Bühne New Orleans mal wieder wie ein großes Versprechen. Gekochte Langusten, Gumbo und Jambalaya wurden auf Papptellern herumgereicht. Tänzer wirbelten stilgerecht ihre bunten Schirmchen über dem Kopf. Die Stadt gilt als schwarzes Herz Amerikas und ihre Sinnlichkeit ist mit Händen zu greifen. Erst auf den zweiten Blick offenbaren sich also die Risse im Melting Pot. The melting pot stops after the last beat of the drum, after the last sound from the saxophones, and when trombones start, Shorty leaves the stage, and when the last float passes, the melting pot is over. Der melting pot endet nach dem letzten Trommelschlag. Wenn Trombone Shorty die Bühne verlässt, und der letzte Karnevalswagen vorbeizieht, ist der Melting Pot vergessen. Feuer unter Melting Pot. New Orleans, 10 Jahre nach Katrina. Ein Feature von Jonathan Fischer. Es sprachen Tekin Gültekin, Jonathan Fischer, Jay Rutledge, Christian Jungwirt, Jennifer Güzel, Roderich Fabian, Anne Buchholz und Thomas Albus. Ton und Technik Markus Huber. Redaktion und Regie Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2015.